Laut dem Bericht des südkoreanischen Senders MBC vom 23. Juni verlangen die südkoreanischen Oppositionen die Entlassung von Park Sung-chun, Chef des Auszeichnungsamtes. Er wollte jüngst dafür sorgen, dass die berüchtigte 11. Luftlandespezialbrigade der südkoreanischen Armee, die während des Volksaufstandes in Gwangju im Mai 1980 die Aufständischen und Stadtbewohner barbarisch ermordet hatte, zum 25. Juni in der Stadt Gwangju eine Parade abhält. Die Fraktionsvorsitzenden der Gemeinsamen Demokratischen Partei, der Partei des Volkes und der Partei der Gerechtigkeit stellten gemeinsam einen Antrag für seine Entlassung.